Es basiert auf einem spektakulären, historisch verbürgten Fall. Der Titel des Romans bezieht sich auf jene Blindheit, mit der die junge Pianistin Maria Theresia im Wien des ausgehenden 18. Jahrhunderts von klein auf zu leben gelernt hat. Sie gilt als musikalisches Wunderkind und durfte bereits vor der Kaiserin spielen. Doch es gibt jemanden, der sie, das hofft zumindest ihr Vater, von ihrem Leiden befreien kann. Franz Anton Messmer, der vielleicht berühmteste und als Magnetiseur bekannte Arzt seiner Zeit. Er nimmt das Mädchen in sein Spital auf. Über ihre gemeinsame tiefe Liebe zur Musik lernen Arzt und Patientin einander verstehen. Die Anwendung seiner von der Wissenschaft nicht anerkannten magnetischen Heilmethode scheint von Erfolg gekrönt. Doch die akademisch-medizinische Zunft in Wien entfesselt einen aufsehenerregenden Skandal und brandmarkt Messmer als Scharlatan. Wien, 20. Januar 1777. Früh an diesem Wintermorgen geht der bekannteste Arzt der Stadt die Treppe vom Schlaftrakt zu seinen Praxisräumen hinab. Sein schwarzer Hund trabt wie immer voraus. Draußen ist es stockdunkel und kalt. Messmer würde den Tag lieber mit Musik beginnen. 5 Minuten auf der Glasharmonika, einfach die Finger laufen lassen, bis sie leicht über die Tastatur fegen wie eine Katze, die im Schnee spielt. So leicht läuft dann auch der Tag. Doch heute früh steht ein wichtiger Krankenbesuch an. Vielleicht der wichtigste in seiner Laufbahn. Er soll die blinde Tochter des kaiserlich-königlichen Hofbeamten Paradis untersuchen. Frau Hofsekretär hat um einen Hausbesuch gebeten. Des Aufstiegs wegen ist Messmer so früh auf den Beinen. Dem Anlass entsprechend nimmt er den hechtgrauen Arztkittel aus Seide aus dem Schrank. Den mit den goldenen Tressen. Dazu weiße Strümpfe. Los hinaus. Hinaus in den Hof. Er pflückt 2 Ovale und den herzförmigen Magneten von der Wand. 2 wandern in seine Arzttasche, einer in die Innentasche seines Kittels. Dann wirft er sich den weiten schwarzen Wollmantel über, tupft einen Finger Rosenwasser hinters Ohr und schließt sorgfältig die Tür hinter sich ab. Beamte sind alle gleich. Je pünktlicher und parfümierter man ihnen entgegentritt, desto gnädiger wird man empfangen. Und was will man mehr als gnädig empfangen werden? Gnädiger als gnädig. Am allergnädigsten. In die innere Stadt. Am Roten Turm können Sie mich absetzen. Am Anfang war die Nacht Musik. Nach einem Roman von Alissa Walser. Hörspielbearbeitung und Regie Harald Krever. Wien. Ein großer Haufen Steine. Ein stinkender Haufen. Es stinkt, wohin man geht. Vor allem in den brütend heißen Sommern. Unerträglich. Und so viele Menschen. Und alle wollen nach Wien. Zum Theater, zur Oper, zum Hof. Und zur Kaiserin. Sie scheint ein Magnet zu sein. Ein Magnet mit einer Kraft, die eine ganze Stadt magnetisieren kann. Eine so große Stadt wie Wien. Dabei ist Wien manchmal auch winzig klein. Und vertratscht. Dass man mühelos alles über jeden erfährt. Mitunter mehr, als man möchte. Das Fräulein Paradis ist arm dran. Das Fräulein Paradis hat einen vollkommenen Star. Das Fräulein Paradis täuscht die Blindheit nur vor. Das Fräulein Paradis ist hässlich. Das Fräulein Paradis ist schön. Das Fräulein Paradis kleidet sich unvorteilhaft. Einigkeit herrscht nur in einem. Die Kaiserin schätzt das Mädchen über alle Maßen. Verehrt sie sogar. Maria Theresia Paradis. Ihr Vater ist Hofsekretär und Musikliebhaber. Sie selbst eine virtuose Klavierspielerin. Ich werde sie heilen. Januar 1777, 9:15 Uhr. Messmer folgt dem hübschen Hausmädchen durch viele dunkle Korridore. Erst im Salon wird es wieder hell. Ein Pianoforte? Nein, 2 Pianoforte im selben Salon. Kaum ist die Kleine zur Tür hinaus, sitzt er am Instrument. Die rechte Hand lässt er liegen auf seinem Oberschenkel, mit der linken schlägt er die Töne an. Wie kernig sie klingen in diesem Raum, bevor sie ineinander verschwimmen. Ah, ein leichter Anschlag. Keine Frage, Wiener Mechanik. Der kleine Mozart hätte seine helle Freude dran. Ah, ich sehe den Richtigen im Haus. Das klingt nicht schlecht. Der Herr Hofsekretär. Hinter ihm Frau Hofsekretär, eine schlanke Frau mit Haube. Und hinter ihr etwas Undefinierbares. Herr Paradis. Herr von. Das nun noch nicht. Herr von Paradis. Wie streng er plötzlich klingt, der Herr Hofsekretär. Dieser Klang hilft der Frau Hofsekretär offenbar einzutreten. Und was sie hinter sich hervorzaubert, entpuppt sich als die Tochter. Ich habe schon viel gesehen. Und ich bin nicht zimperlich. Aber so etwas noch nie. Ihre Augen sind krampfhaft geschlossen, während ihr Vater an der Frau Hofsekretär vorbei ihren Arm greift und sie einmal im Halbkreis um sich herumschwenkt. Sie ist bleich, mit Wachs geschminktes Wachs, verkleidete Verkleidung. Eine Puppe. Ein Haargebirge. Ein Budergespenst, eine alte Perücke, die alles im Raum überragt. Ein monströses Kind mit tiefem Dekolleté. Nein, kein Kind. Ich habe über den Herrn Dr. Mesmer schon viele Stimmen vernommen, nicht immer nur Fürsprechende. Aber ich bin ein unabhängiger Kopf, das muss ich betonen, und offen für neue Methoden. Wer eine kranke Tochter hat, darf nicht auf die Leute hören. Nein. Können Sie sich vorstellen, was man durchzumachen hat mit einem kranken Kind? Der dramatische Faltenwurf ihres Kleides, die Risse in der pudrig ausgetrockneten Maske, die ausgestopften Vögel in ihrem Haar, in kleinen Nestern brütend. Nichts als eine Inszenierung des Wahren im Wirklichen. Und natürlich alles gut gemeint. Ihre neue Methode, diese... Magnete. Sie werden ihr helfen. Die geringste Veränderung ist mir willkommen, denn alles ist besser als das. Alles. Der Hofsekretär zeigt mit dem Finger auf seine Tochter und schiebt sie in Richtung Tisch. Mesmer ergreift die Hand des Mädchens. Schlaff ist sie und kalt, wie ein ersticktes Vögelchen. Ich will ehrlich zu Ihnen sein, ich habe das Kind schon vielen und berühmten Ärzten vorgestellt. Herrn Dr. von Störck, den Sie ja auch kennen. Dr. Barth? Beim Klang der Namen zuckt Mesmer zusammen. Sein Doktorvater Anton von Störck, Leibarzt der Kaiserin, setzt Mesmers neue Methode gleich mit dem, was Okkultisten und Scharlatane sich ausdenken. Und gehört wie Dr. Barth, der berühmte Starstecher, zur Wiener Medizinermischpoke, die ihn nicht gelten lässt. Alle haben sie für unheilbar erklärt. Keiner konnte helfen. Keiner. Das wundert mich nicht. An den Winkeln beflügelt, beginnt der Mädchenmund plötzlich zu zittern. Ein Spiel mit einem Lächeln. Schauen Sie, Ihre Augen. Als ob Sie ausbrechen wollten aus Ihren Höhlen. Wenn das so weitergeht, kullern Sie mir bald vor die Füße. So eine Musikbegabung und dann das, das ist eine Gemeinheit. Meine Tochter hat für die Kaiserin persönlich gespielt. Gespielt und gesungen. Von diesem sagenhaften Stabat Mater haben Sie ja wohl gehört, ne? Die Kaiserin tief berührt. Sie hat Therese eine Gnadenpension bewilligt. Stellen Sie sich vor, eine Gnadenpension aus dem Kammerbeutel der Kaiserin. So etwas bekommt nicht jeder. 200 Florin, lebenslang. Und mit Ihrer Hilfe wird alles gut. Können Sie schon sagen, wie lange man etwa rechnen muss? Und die Kosten? Das kann ich nicht sagen. Ich habe Ihre Tochter noch kaum gesehen. Aber hier sitzt sie doch. Jetzt lass den Doktor ausreden. Wissen Sie überhaupt, dass Resi erst in ihrem dritten Lebensjahr erblindet ist? Über Nacht? Ich möchte gerne mehr über diese Nacht erfahren. In jener Nacht gab es einen Tumult im Haus, nicht? Das gesamte Personal, das ihr zu Träumen neigt, hatte einen Albtraum. Diebe, die zu Mördern wurden. So träumten sie es und schrien es laut heraus. Diebe, Mörder. Natürlich, nicht? Stroh in den Wänden, Stroh in den Köpfen. Von dem Geschrei ist das Haus wach geworden. Alle sind aufgewacht, panischem Dunkel umhergeirrt. Auch das Kind ist aus seinem Bettchen gestiegen und unbemerkt ins untere Stockwerk geraten. Erst Stunden später wurde sie entdeckt, weinend, in der dunkelsten Ecke. Sie hat sich bei diesem Vorfall den Kopf erkältet. Können Sie sich dieses Unglück vorstellen? Am Abend zwinkert sie mich mit diesen schönen, klaren Augen an. Ich küsse sie wie jeden Abend und am nächsten Morgen rennt sie gegen Wände, stockblind, wie ein Maulwurf. Ist Ihnen jene Nacht noch in Erinnerung? Sie kennt die Geschichte, aber sie erinnert sich an nichts. An nichts. Was ist denn das Früheste, an das Sie sich erinnern, Fräulein? Es gibt nichts Frühestes, Gott sei Dank nicht. Jetzt erinnert sie sich an das Gute, nicht, Resi? Weißt du noch, wie du der Kaiserin vorgespielt hast? Na, sag uns, was hat die Kaiserin gerufen? Bravo, hat sie gerufen. Und dann? Was kam dann? Jawohl, die Gnadenpension. Und dann? Das war's. Könnte ich das von ihr hören? Von ihr? Ihr hören? Bitte, Resi, du brauchst nicht zu sprechen. Spiele bei dem Doktor etwas vor. Maria am Klavier hebt die Hände, die sich in der Luft verwandeln, weiche Wolken werden, die sich federleicht auf die Tasten schmiegen. Können Sie helfen? Im Übrigen soll es sich für Sie lohnen. Der Fall könnte die Kaiserin durchaus interessieren, wenn sie davon erführe. Da könnte man möglicherweise nachhelfen. Sie verstehen? Ja. Ja. Und? Wie geht es weiter? Die Augen werde ich beruhigen und in ihre Höhlen zurückführen. Ich schlage vor, die Patientin in mein magnetisches Hausspital aufzunehmen. Nein, meine Tochter geht mir nicht so einfach aus dem Haus. Sie braucht das Klavier. Tägliches Üben ist ihr wie Atmen. Sie wissen doch, die professionelle Laufbahn. Das Pianoforte in meinem Haus steht ganz zu Ihrer Tochter Verfügung. Es ist eines mit englischer Mechanik. Eine Nuance schwerer im Anschlag, aber hervorragend geeignet, zarte Hände und Finger zu kräftigen. Januar 1777. Es gibt Ärzte, die messen die Schwere einer Erkrankung, indem sie einen Tropfen Öl in den Urin der Kranken gießen. Schwimmt der Tropfen oben, wird der Patient bald gesund. Hängt der Tropfen in der Mitte, wird es eine lange Krankheit. Sinkt er auf den Grund, steht der Tod vor der Tür. Messmer lässt sich lieber vom Klang der Stimme erzählen, was mit dem Patienten los ist. Die Stimme ist das, was vom Baum über der Erde wächst. Und seine Wurzeln sind die Nervenbahnen, die sich im ganzen Körper verzweigen. Und darum geht es, um die Nerven und das Nervenkostüm. Im paradischen Haushalt ist der Vater die Stimme der Tochter. Oder vielleicht spricht sie mehr, wenn sie mit ihren Eltern allein ist. Diese Gedanken halten Messmer wach. Er will, bevor die Behandlung beginnt, unbedingt die Stimme seiner neuen Patientin hören und überlegt, wie er es anstellen kann. Dann läutet in aller Frühe die Patientenglocke. So lange und drängend, wie nur Jungfer Ossine läutet. Er findet sie aufgelöst im zerwühlten Bett, mit der Faust gegen ihren Kopf hämmernd. Den Schmerz halte ich nicht aus. Der Teufel hat mir heute Nacht seine Hörner ins Auge gebohrt. Hier. Schreck durch den Kopf. Bei diesen Worten verkrampft sich ihr Oberkörper und sie übergibt sich, dass es spritzt. Messmer tritt einen Schritt zurück. Ich werde einen Magneten holen. Lassen Sie mich jetzt nicht allein. Ich bin dauernd allein. Und dann legt mir der Teufel die Hand auf. Keine 20 Herzschläge später schläft sie und merkt nicht, wie sich Messmer samt seiner Hand davonschleicht. Den Magnet hatte er nicht geholt. Der war offenbar nicht nötig gewesen. Ich verstehe zwar nicht warum, aber umso besser. Im Behandlungssaal klappt er den Deckel des magnetischen Zubers hoch, prüft den Wasserstand im Becken, füllt etwas Wasser und Eisenspäne nach und richtet die Flaschen am Grund des Zubers sternförmig aus. Die Metallstäbe, die schief in ihren Halterungen hängen, nimmt er heraus und hängt sie sorgfältig und gerade zurück. Kurz nach 10 treffen die ersten Patienten von außerhalb ein. Sie sitzen mit den Hausgästen am Gesundheitszuber. Redinger stimmt die Geige. Ah, ein Heiden-Adagio. Ja, jetzt Rositzky mit dem Waldhorn. Ja, alles bestens. Was hat denn der Hund jetzt wieder? Ah, da ist der Herr Hofsekretär Paradis, nebst Gattin und Tochter. Familie Paradis wartet im Salon. Messmer will gerade die Tür öffnen, doch er hält inne, als die Stimme des Hofsekretärs plötzlich explodiert. Dafür bin ich nicht zum Sekretär in der kaiserlichen Kommerzhofstelle ernannt worden, dass man mich hier herumhängen lässt. Wenn der Quacksalber nicht gleich kommt, dann fahren wir. Ja. Messmer wartet einen Moment, dann überwindet er sich und öffnet mit einem Ruck die Tür. Da sind Sie ja. Wird auch Zeit. Ich möchte meine Tochter hier nicht im Ungewissen lassen. Ich will die Magnete sehen und endlich etwas über diese neue Methode erfahren. Ich bin kein Freund von Erklärungen. Ich werde stattdessen eine kleine Demonstration geben. Als Antwort auf alle offenen Fragen. Sehr schön. Das Mädchen beginnt zu zittern und krallt sich in den Arm der Mutter. Schon gut, Resi. Messmer zieht einen langen schwarzen Rohrstock hinterm Vorhang hervor und stellt sich neben das Mädchen. Hier ist meine Hand. Das Mädchen lässt sich 3 Schritte zu einem Stuhl hinführen. Eine Stelle, von der aus Messmer sie gut in dem großen Spiegel sehen kann. Messmer bittet sie, sich zu setzen. Seine Hand wandert nun von ihrem Arm zu ihrem Hals hinauf, bleibt dort liegen. Mit der anderen hält und hebt er das spanische Rohr, richtet es auf das Spiegelbild des Fräuleins. Sehr langsam bewegt er es von links nach rechts. Der Herr Hofsekretär und seine Frau schauen wie gebannt auf das Fräulein Tochter, das langsam den Kopf hin und her bewegt. Sobald Messmer das Rohr kreisen lässt, kreist auch ihr Kopf. Höchst interessant. So etwas habe ich noch nie gesehen. Siehst du es auch? Ich sehe es, weil du es siehst. Sonst würde ich es auch gar nicht glauben. Darum geht es nicht, ob du es glaubst. Ich sehe, was ich sehe. Auch wenn nicht sein kann, was ich sehe. Ich selbst muss mir doch trauen. Sie folgen Messmer hinüber in den Patiententrakt. Im Behandlungssaal lassen Riedinger und Hositzky inzwischen den letzten Satz der Haydn-Sonate anklingen. Hier ist es ziemlich dunkel, Resi. Man sieht gerade genug, um eine Gruppe von Patienten zu erkennen. Alle haben die Augen geschlossen und sitzen um einen Holzzuber herum. Jeder mit einem Metallstab in den Händen, der daraus herausragt. So, Resi, du weißt, ich hasse Krankenräume. Sie sind mir unerträglich. Aber hier, mit der schönen Musik, wird mir nicht mal übel. Ein gutes Zeichen, Resi. Beeindruckend ist dieser Raum. Die vielen Spiegel überall. Der violette Samt. Die Farben sind so geschmackvoll. Wie alles in diesem Haus. Sogar der Doktor ist in verwandten Farben gekleidet. Höchst beeindruckend. Die Patienten sind angeschlossen an ein magnetisches Fluidum. Sie sind durchströmt. Das heilsame Fluidum teilt sich durch die Stäbe mit und wird von einem zum nächsten weitergeleitet. Und die Musik verstärkt den Fluss noch. Das lässt sich nicht durch Worte beweisen. Nicht mit Buchstaben, nicht mit Sätzen, nicht mit Traktaten. Als Jungfer Ossine zu schreien beginnt, zuckt Fräulein Paradis, fällt in sich zusammen und reißt die hervorquellenden Augen auf. Sie ist empfänglich, unendlich empfänglich. Rasch, Riedinger, Rositzky, hinaus mit der Jungfer Ossine. Riedinger und Hositzky lösen die Jungfer aus den Seilen und tragen die starre Schreiende hinaus. Als Jungfer Ossine eingeschlafen ist, findet Messmer Familie Paradis im Klavierzimmer. Den Eltern steht noch der Schrecken im Gesicht. Die Tochter am Klavier rast die Tonleitern hinauf und hinunter. Resi prüft das Instrument, den Anschlag, den Klang, die Mechanik. Nach dem letzten Ziss beginnt sie ein langsames Stück, das Messmer nicht kennt. Eine eigene Komposition. Ich habe nicht gewusst, dass sie komponiert, aber es leuchtet mir ein. Wo der weibliche Aspekt sich durch einen männlichen nicht erfüllen wird, lässt sich dies durchaus mit der schöpferischen Tätigkeit des Komponierens kompensieren. Ich verstehe nicht, was der Doktor da eben gesagt hat. Da ganz einfach. Er hat gesagt, dass Resi nie heiraten wird und dass sie deshalb ruhig komponieren soll. Sagen Sie, was war denn mit dieser Frau plötzlich los? Das ist ja unerträglich, wie die sich benommen hat. Ja. Die Patientin hat eine Krise gehabt. Die Krise stellt eine Art Höhepunkt des krankhaften Zustandes dar. Danach geht es abwärts mit der Krankheit und aufwärts mit der Gesundheit. Vous comprenez? Oui, oui. So. Eine Krise ist also etwas Willkommenes. Höhepunkt und zugleich Anfang vom Ende? So kann man es vielleicht sagen. Januar 1777. Messmer sitzt vor der Glasharmonika und spielt ein Stück von Gluck. Ein Stück unterbrechen tut weh. Doch ohne es zu wollen, nimmt er wahr, wer da zur Tür hereinkommt. Ein aufgebauschtes Kleid, ein Haarturm und ein schwarzer Hund. Sein Hund. Als der ihn mit der Nase anstupst, kapituliert er und nimmt das Fräulein in Empfang. Zur nächsten Sitzung nicht das Festkleid, bitte. Eine Stunde wird es mich kosten, die Bänder, die Rüschen, die Locken. Aber wollen Sie mir ein bisschen von sich erzählen? Wovon soll ich Ihnen erzählen? Von gestern? Von heute? Von jetzt? Von mir? Was meinen Sie denn? Alles fällt ihr ein, alles auf einmal. Also nichts. Nichts als Bruchstücke. Das Instrument, auf dem er gerade spielte, klingt ihr noch im Ohr. Diese Töne, die verflogen, noch ehe sie richtig zu sich fanden, ineinander verschwammen, als sei jeder Ton zu groß für nur eine Tonhöhe, als flössen da noch etliche Nebenklänge aus ihm heraus und in alle Tonrichtungen davon, in ein vielstimmiges Verklingen. Laufen Sie jeden Tag so herum? Messmer stellt sich hinter sie, hebt die Arme, bis seine Hände über ihr schweben, über ihrem Haarturm. Er streicht seitlich am Fräulein herab durch die Luft. Gut, die schweren Arme sinken zu lassen, an diesem Strom entlang, dem Strömen zwischen seinen Händen und ihrer Haut. Was meinen Sie, wie laufe ich denn herum? Mit Riesengarderobe und Perücke. Die schöne Perücke trage ich für Sie. Auf Empfehlung meiner Mutter. Normalerweise zu Hause trage ich, wenn kein Besuch da ist, ein Seidentuch um den Kopf. Ein Mädchen in Ihrem Alter, ein Fräulein, kann doch Ihr Haar zeigen. Sie haben doch bestimmt schönes, dichtes Haar. Bestimmt eher dunkel? Dunkel, ja. Brünett mit leichtem Rotstich Kupfer. Ja, so sehen Sie aus, die vornehmen Mädchen aus Wien. Dunkelblaue Augen, Kupferhaar und Haut wie weiße Seide vor einem Hintergrund aus kaltem Blau. Da meine Eltern häufig Besuch bekommen, trage ich häufig die Perücke. Wenn möglich, wenn ich nicht zu krank bin, trage ich sie. Zu krank für eine Perücke? Zu schwach. Manchmal bin ich so schwach. Also, da jetzt keine Gäste hier sind, werde ich die Frisur jetzt herunternehmen. Nicht nötig. Doch, ist es. Zeigen Sie mir, wo die Nadeln sitzen. Mit dem Finger weist sie ihm die Stellen und er zieht eine nach der anderen heraus. Bei jeder Berührung rieselt weißer Puder aus dem kunstvoll verknoteten Ganzen. Haarteil für Haarteil hebt er herunter, löst einzelne Locken und legt sie neben die Nadeln auf den Tisch. Krozi Türken, hat die denn mehr separate Locken als ein normaler Mensch einzelne Haare auf dem Kopf? Zuletzt entfernt er die Basis der Pracht, die Haube, die mit der untersten Haarschicht fest verbunden ist. Überrascht starrt er auf ihren Kopf. Warum sind Sie kahlgeschoren? Woher stammen diese vielen Narben? Dr. von Störk hat meinen Kopf geschoren. Seine Hände streichen an ihrem Körper entlang. In der angemessenen Höhe sind sie federleicht. So wie sie sein müssen, um etwas ins Strömen zu bringen. Das Fluidum ist bei dem Fräulein ins Stocken geraten. Er wird es notieren. Dr. von Störk hat meinen Kopf geschoren und mit einem Zugpflaster abgedeckt. Ich habe geglaubt, der Kopf zerspringt. Der ganze Schädel pochte und eiterte. Und die Augen wölbten sich nach außen. Das fühlte sich an, als werde mein Kopf langsam zerquetscht. Und dann fingen die Blitze an. Dr. von Störk hielt sie für die zurückkehrende Sehkraft. Er bestand darauf, lobte das Pflaster. Störk. Nach 8 Wochen Eiter und Gestank und unerträglichen Schmerzen entfernte er das Pflaster endlich. Ich ungeheilt, aber wie neugeboren, froh, die Tortur los zu sein. Ich konnte ja nicht ahnen, was noch kommt. Wie warm seine Hände vom Streichen geworden sind und wie weich und leicht sie sich anfühlen. Wie die langen Flossen mancher Fische. Dr. von Störk hat etwas auf meinem Kopf befestigt. Eine Maschine, eine elektrische. Seine neueste Erfindung. Das behauptet Störk? Was? Dass er die Maschine erfunden hat? Ich bin nicht sicher. Es kann auch mein Vater gewesen sein, der das gesagt hat. Das ist wichtig. Bitte versuchen Sie, sich genau zu erinnern. Ich weiß es nicht. Aus dieser Zeit ist nichts geblieben. Als das Gefühl eines brennenden Schmerzes. Er hat mir Stöße versetzt. Ich habe mir versucht einzureden, dass Schmerzen nicht umsonst sind. So starke Schmerzen müssen einen Sinn haben. Eine Wirkung. Schließlich hat nicht irgendeiner sie verordnet, sondern der Leibarzt der Kaiserin, Dr. von Störk, ein studierter, kluger Mann, der so eine ungewöhnliche Erfindung gemacht hat. Herr von Störk hat die Elektrisiermaschine nicht erfunden. Wenn er das behauptet, ist er ein Lügner. Das werde ich mir merken. Alle waren überzeugt, dass ich bald sehen werde, doch das Gegenteil war der Fall. Die Kopfschmerzen und der Druck auf die Augen wurden unerträglich. Wenn ich mit den Händen über die Augen strich, habe ich gedacht, ich bin im Tiergarten und streichle die Panzerschildkröten der Kaiserin. So hart und geballt waren die Augen und kaum noch zu schließen. Die Lider 3-mal so dick wie sonst und das Augeninnere trocken, entzündet. Tja. Er hat mir immer wieder dieses Ding auf den Kopf geschnallt. Immer mehr Stromstöße, direkt hintereinander. Bei jedem Stromstoß ein Hagel aus Blitzen und Funken. Und höllische Schmerzen. Wollen Sie denn eigentlich sehen? Ich will Klavier spielen. Und für die professionelle Laufbahn braucht man Augen. Wer nicht sehen kann, wird nicht gesehen. Und wer nicht gesehen wird, wird auch nicht gehört, sagt mein Vater. Ich will reisen nach Italien und England und berühmt werden in ganz Europa, vor fremden Menschen große Konzerte geben, in eleganten Kleidern mit prächtigen Frisuren und den Leuten ins Gesicht sehen. Allerdings, wenn jede Therapie so schmerzhaft ist, bleibe ich lieber blind. Bei mir haben Sie nichts zu befürchten. Zu Anfang einen Sud aus Camomilla und Pulsatilla nigricans, 2-mal täglich, und am Abend eine Abkochung aus Radix Valeriane. Blutegel unbedingt. Und alle 2 Tage eine Sitzung im magnetischen Zuber. Dazu die magnetischen Einzelbehandlungen. Wichtig ist, dass Sie mir alles erzählen. Alles, was Sie fühlen oder denken. Ich stehe auf Ihrer Seite. Den ganzen Morgen habe ich gefroren. Und jetzt ist mir auf einmal warm. Januar 1777. Der 8. Tag. Sie wird früh wach und reibt sich im Halbschlaf wie gewohnt mit der Hand den Schlaf aus den Augen. Keine Schildkröten, keine Schwellungen, weiche Augen. Weicher als das Wachs der Kerzen. Der Doktor wird sofort sehen, dass meine Augen über Nacht in die Höhlen zurückgetreten sind. Im Behandlungssaal wandert sie um den magnetischen Zuber herum, probiert alle möglichen Plätze, ertastet die mit Samt beschlagenen Wände, die Spiegel und die magnetischen Vorrichtungen, geht kreuz und quer, um alles zu testen und den richtigen Platz zu finden. Dort, wo der Doktor sie nicht übersehen kann. Sie steht, bis die Musiker beginnen, die Instrumente zu stimmen und alle Patienten ihre Plätze einnehmen. Messmer legt ihr von hinten seine Hände auf die Schultern. Ihre Hände sind so leicht und warm und machen meine Schultern ebenso leicht und warm. Ein Gefühl, als habe ich in Ketten gelegen, die jetzt an mir hinabrutschen. Wie haben Sie geschlafen? Ausgezeichnet. Und wie fühlen Sie sich? Er sieht ja meine Augen nicht, wenn er hinter mir steht. Und außerdem ist es dunkel hier drinnen. Und dunkel heißt, die Menschen sehen nichts. Und wenn die Menschen nichts sehen, dann sind sie blind und blöd. So, jetzt nehmen Sie den eisernen Stab in die Hand und berühren damit die Stelle, an der Sie Schmerzen haben. Ich habe keine Schmerzen. Das war gestern. Heute habe ich abgeschwollene Augen. Und in den nächsten Tagen kommen Sie wieder zur Einzelsitzung. Messmer geht weiter. Die Patientengruppe wird von einer Welle erfasst. Ein sanftes Neigen, Heben, Fallen, Steigen. Alle wiegen sich rhythmisch in einer zarten, harmonischen Unterwasserbewegung zur Musik. Und Maria mit ihnen. Als gäbe es weder Anfang noch Ende. Nur dieses Mitgetragenwerden von der Musik. Von Haydn. Und von diesem Geiger. Riedinger. Sein Spiel klingt menschlich. Es sei der Klangkörper Haut und Fleisch und Knochen und weiblich. Ein singendes Mädchen, eine singende Frau, ein singender Fisch. Traurig und beschwingt zugleich. Ich möchte singen, lachen. Plötzlich geraten ihre Augen außer Kontrolle. Zuckungen verbreiten sich wellenartig über ihr Gesicht. Ihr Kopf wird hochgerissen. Sie lässt alles los. Der Eisenstab donnert zu Boden. Wollte schreien. Konnte nicht. Dann doch. Der Herr Doktor hat Ihnen Magnete an den Leib gebunden, während Sie schliefen. Das geht hier vor. Ich bin so erschöpft. Dabei habe ich doch geschlafen. Das ist normal so. Und Sie müssen jetzt nicht sprechen. Ich stehe noch völlig im Bann Ihrer Geige. Gut, dass Sie hier sind. Eine Anstellung in der Hofkapelle wäre mir lieber. Oder eine Konzertreise. Eine Konzertreise? Möchte ich auch machen. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Sie aber noch nie spielen hören. Leider. Möchten Sie mich vielleicht einmal auf der Geige begleiten? Aber natürlich. Gern möchte ich das. Haben Sie Noten? Ich brauche keine Noten. Ich spiele nach Gehör. Aber für Sie, Herr Riedinger, werde ich Noten besorgen. Gleich morgen schicke ich einen Boten zu meinen Eltern. Ich freue mich darauf. Januar 1777. Beim magnetischen Streichen empfinden manche Patienten Schmerzen. Andere fallen in Krämpfe oder Zustände von Betäubung und Ohnmacht. Bei manchen entstehen geheime Sympathien, doch nichts von Dauer. Neben Maria sitzt der Hund. Messmer setzt sich vor sie hin, Gesicht zu Gesicht. Ihre rechte Körperhälfte vis-à-vis seiner linken. So versetzt er sich in Harmonie mit ihr. Wenn ich sie anschaue, sehe ich immer die Kaiserin vor mir. Wie sie ihr beim Klavierspielen zuschaut. Von Musik durchströmt. Er legt seine Hände auf ihre Schultern, streicht an ihren Armen entlang, abwärts bis zu den Fingerspitzen. Die Augen sind zurückgetreten. Eindeutiger Erfolg meiner magnetischen Behandlung. Ihre Nerven entspannen allmählich. Das ist ein Beweis für meine Methode. Er sieht die Kaiserin allmählich begreifen, wie sehr sie Messmer braucht. Ihm befiehlt, eine Schule zu gründen, die Methode weiterzugeben. Werdende Ärzte zu bilden nach seinem Vorbild, weil sie ihn für ein nachahmungswürdiges Beispiel der Menschheit hält. An Messmer kommt keiner vorbei, er selbst am allerwenigsten. Die Hitze ist heftig. Ich möchte unterbrechen. Messmer streicht unbeeindruckt an ihren Armen entlang abwärts. Sie schleudert die Hände von sich, rutscht vom Stuhl neben den Hund, vergräbt ihr Gesicht im Hundefell. Der Hund leckt ihr die Hände, die Augen. Der Hund ist der Einzige, der weiß, wie es steht um mich. Maria, warum weinen Sie? wodurch ihre Augen Fortschritte machen. Mesmer zündet eine Kerze an und hält ihr die Flamme entgegen. Au! Die Hände schnellen zum Gesicht, bedecken es. Sie fällt nach hinten auf den Rücken. Ein Lichtblick. Darauf habe ich gewartet. Sehen tut weh. Licht ist Schmerz. Davon hat keiner gesprochen. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich bei meinen Eltern geblieben. Daran ändert auch die Augenbinde nichts, die Mesmer verordnet. 5 Schichten Seide. Darunter müsste es stockdunkel sein. Aber wo die Binde auf der Nase aufliegt, schießt Licht durch die Ritzen zu meinen Augen hinauf. Hinterfotzig. Wie ein Preußenkönig. Bald kommt der große Tag. Der Höhepunkt meiner Therapie. Ich werde ihre Augen freilegen. März 1777. Er tritt vor sie hin in seinem violetten Anzug. Die weißen Strümpfe von weißen Bändern gehalten. Steht, wie er immer steht. Stabil, getragen. Streicht ein Hundehaar vom Ärmel. Sieht, wie sie den Kopf leicht hebt, als nehme sie Witterung auf. Sie wird ihm folgen, wie sie immer folgt. Sie wird ihn erblicken. Ihn. Ihren Menschen. Augen auf. Zum ersten Mal sieht er ihren Blick auf sich, wie er auf ihn fällt und wie ihr Kopf diesem Blick folgt. Die Fülle ihrer Aufmerksamkeit. Er beginnt sich zu drehen, langsam, unmerklich wie die Erdkugel. Oh Gott, wie fürchterlich. Was ist denn so komisch? Dieses Dings da. Was meinen Sie? Na, dieses anstößige Ding da in Ihrem Gesicht. Ach, das ist meine Nase. Um Gottes Willen, bleiben Sie stehen. Sie wird mich erstechen mit dem Dings da. Er ruft den Hund zu Hilfe, der unterm Tisch so tut, als schlafe er. Augenblicklich beruhigt sie sich. Komm schon. Ja, komm, kleiner Teufel, du. Ich glaube, Hunde sind schöner als Menschen. Schon allein die Nase. Dem Hund steht sie. Sie passt in sein Gesicht. Wissen Sie, wovon Sie sprechen? Sie haben es geschafft. Ihre Augen sind zu allem fähig. Und morgen kommen Ihre Eltern. Morgen? Du meine Güte. Morgen schon. Das ist aber bald. Muss ich denn von hier fort? Zunächst müssen Sie wieder sehen lernen. Ihre Muskulatur trainieren. Dabei bin ich gern behilflich. Es kommt noch einiges auf Sie zu. Jetzt machen Sie mir aber Angst. Angst? Die dunkle Angst vor dem Licht? Oder die Grelle vor dem Dunkel? 28. März 1777. Am Klavier hat der Fortschritt der letzten Woche nichts als Rückschritte gebracht. Bei Haydn, bei Kojeluch oder Bach, Händel, Mozart, Salieri, bei den Tonleitern. Wenn ich den Hund streichle, sind alle 10 Finger dabei. Aber am Klavier setze ich an und habe plötzlich nicht genügend Finger zur Verfügung. Und so klingt es auch, bei aller Technik. Spielen Sie weiter. Mit offenen Augen, offenen Ohren und offenem Herzen. In Ruhe. Sie spielt mit offenen Augen und offenen Ohren, bis sich unter den Missklängen ihr Herz zusammenkrampft. Sie wendet sich an Riedinger. Die Triolen im 2. Satz sind gerade noch zu bewältigen, aber in den 6 scheitere ich jedes Mal gnadenlos. Wenn nicht schon an den 32. im 1. Satz. Das kenne ich. Solche Zeiten, in denen einem nichts gelingt. Da darf man sich nicht entmutigen lassen. Sie sind Musikerin. Mit Leib und Seele. Das wird sich nicht ändern. Ich danke Ihnen. Wollen Sie mir vielleicht beim Komponieren zur Hand gehen? Ich habe so viel Musik im Kopf und es ist quälend, nichts notieren zu können. Das will ich gern tun. Mesmer hat weiterhin wenig zu ihrem Problem zu sagen. Und nichts, was geholfen hätte. Machen Sie ruhig Fehler. Stolpern Sie ruhig. Das legt sich wieder. Und wenn nicht? Irrelevant. Und was bitte ist relevant? Dass Sie sehen können. Ich will nicht sehen. Ich will spielen. Hast du fleißig geübt? Jeden Tag. Die Ungeduld schon, als ihr Vater ihr die Stirn küsst. Wie flüchtig er sie berührt und sofort wieder Abstand nimmt. Ebenso die Mutter. Als seien ihre Küsse nicht ernst gemeint. Wo ist denn deine schöne Perücke? Die Perücke habe ich verbannt. Sie ist monströs. Ach, und wie nennst du das auf deinem Kopf? Ein... Ein zerhacktes Stoppelfeld. Ein scheußlicher Anblick. Ach, lässt sich das nicht abdecken. mir zuliebe. Die Perücke macht meinen Kopf klein. Klein wie eine Erbse unter einem Berg verstaubter Daunen. Ja, und deine schöne Haube. À la Matignon. Der letzte Schrei aus Paris. Eigens für dich importiert. Ich weiß nicht, wozu ich dieses schwere, unbequeme Zeug tragen soll. Es hat keinen Vorteil. Es bringt nichts. Es ist nicht immer schön. Ja, schön. Sag mal, weißt du überhaupt, wovon du sprichst? Für dich genügt es, ordentlich auszusehen. Und auch dein Kleid trägst du nur zur Hälfte. Wo ist der Schnürleib? Er verleiht deinem Körperbau doch immerhin etwas Eleganz und Silhouette. Ich kann mich in so einem Kleid nicht frei bewegen, nicht durchatmen. Wie soll ich singen, ohne durchzuatmen? Ach, was für ein dummer Einfall, wo du doch früher immer so schön gesungen hast. Diese Allüren kannst du am Klavier austoben. Da sind sie am ehesten in etwas Nützliches zu transferieren. Unter Umständen, liebe Resi. Denn es gibt genug andere, die gut sind. Die kleine Martinez hat letzte Woche bei der Kaiserin vorgespielt. Und? Die drei T's kann man ja nicht absprechen. Temperament, Technik und Talent. Du aber, du hast mindestens 4. Denn du heißt Theresia. Du bist besser, wenn du nur willst. Im Zimmer ein gleichmäßiges Dickicht aus gleichlauten Stimmen. Darunter Männerstimmen, die sie erkennt. Dr. von Störk. Und der andere. Der Starrstecher Dr. Barth. Sie hört auch unbekannte Stimmen. Doktoren, die einander mit Herr Doktor begrüßen. Schüttelt Hände. So viele, dass sich alle gleich anfühlen. Diese Gespenster hier unter den weißen Tüchern wird unsere Tochter gleich für uns erkennen. Also im Kreis solch hochkarätiger Wissenschaftler redet man nicht von Gespenstern. Hier gibt es nichts als Methoden und Tatsachen. Wer noch an Gespenster glaubt, dem wird jetzt sofort und für alle sichtbar das Hirngespinst aus dem Kopf getrieben. Der Hofsekretär löst die Augenbinde seiner Tochter. Sind Sie bereit? Auf ihr Nicken hin enthüllt Messmer den ersten der im Raum verteilten und unter weißen Tüchern verborgenen Gegenstände. Maria dreht sich zum Publikum. Die Nautilusmuschel, verziert mit silbernen Blättern und Blüten. Applaus, Resi. Ganz, ganz großer Applaus. Messmer zieht ein Tuch nach dem anderen ab. Unter jedem findet sich ein Gegenstand. Und dazu aus ihrem Mund das passende Wort. Und mit jedem Wort ein begeistertes Publikum. Der Vater küsst sie auf die Stirn. Schau dir das an. Fällt dir etwas auf? Was ist los? Nichts. Nichts. Da bist du blind? Siehst du nicht, dass Resis Augen unterschiedlich groß sind? Oh, aber natürlich. Jetzt, wo du es sagst. Herr Messmer, ich möchte Ihre Leistung keinesfalls schmälern. Aber sehen Sie selbst, das rechte Auge ist kleiner als das linke. Das wird sich verwachsen. Verwachsen? Also so jedenfalls kann sie nicht auftreten. Auf internationalem Parkett. Auf einmal spürt sie eine feiste, schweißige Hand, die sie kennt. Spürt von Störks gut gepolsterten Finger an ihrer Stirn. Ob ich will oder nicht, ich muss was sagen. Die Augen des Fräuleins sind unterschiedlich groß. Solange ich sie behandelt habe, war eins wie das andere. Die Ungleichheit muss ein Resultat Ihrer Therapie sein, Kollege Messmer. Das ist doch eine Lappalie. Möglicherweise. Und dennoch beobachtungswürdig, Herr Kollege. Meinetwegen beobachten Sie. Nichts ist heilsamer, als dem Verschwinden zuzusehen. Aber das wichtige Ergebnis ist doch, dass Fräulein Paradis ihre Sehkraft zurück hat. So ist es. Ja, ich bin Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Maria soll ja der Kaiserin vorspielen, aber sie sitzt beim Spielen sowieso im Profil zur Kaiserin und von der Seite ist ja immer nur ein Auge zu sehen. Und zur Begrüßung verneigst du dich so tief, dass man deine Augen überhaupt nicht sieht. Ja? Und jetzt wirst du für uns spielen. Ja. April 1777. Eine Blinde, die wieder sehen kann, ist eine Nachricht. Schneller als jeder Wetterwechsel. Halb Wien zieht es auf der Landstraße durch die Stadttore hinaus zu Messmers Anwesen. Nur die Wiener Wissenschaft schaut angestrengt an ihm vorbei. Störk und Konsorten. Solange Störk meine Methode nicht gutheißt, bleiben mir nicht nur die Türen der Hospitäler verschlossen, auch die Türen zur Hofburg. Kranke wollen geheilt werden. Gesunde betteln um Hilfe und karren ihre kranken Nächsten an. Andere, von gesunder Neugier angetrieben, wollen den Doktor sehen. Das Fräulein, das Wunder, das Fluidum der Welt. Menschen, Pferde, Kutschen verstellen den Hof, den Weg bis zur Einfahrt. Nur von der Kaiserin nichts. Kein Wort, kein Wunsch, kein Geschenk. Es ist wie im Theater. Sie treten auf, die Leute applaudieren. Sie verbeugen sich, die Leute applaudieren, als seien sie Schauspieler oder Gaukler. Der Hund, der Doktor, das Mädchen. Sie sind stets zu dritt. Maria will es so. Und so soll sie es haben. Herr Doktor, Sie haben ein Wunder vollbracht. Wie haben Sie das gemacht? Ich habe kein Wunder vollbracht. Ich bin Wissenschaftler. Ich habe eine Methode entwickelt. Was für eine Methode? Ich habe den feinsten Stoff der Welt entdeckt, aus dem alles besteht. Den animalischen Magnetismus. Eine Zauberkraft? Eine Naturkraft. Fräulein, wie ist es, blind zu sein? Wie die Farbe schwarz. Fräulein, was möchten Sie als erstes sehen, wenn Sie von hier fortgehen? Schönbrunn, das Belvedere, den kaiserlichen Tiergarten. Fräulein, wie ist es, wenn man plötzlich sieht? Sehen ist begreifen. Was begreifen? Ferne begreifen, Nähe begreifen und Nähe aus der Ferne begreifen. Fräulein, sagen Sie, schämen Sie sich nicht als junge Frau, sich öffentlich zur Schau zu stellen? Nein, ich schäme mich nicht. Ich bin Klavieristin. Ich stelle mich nicht zur Schau. Aber Fräulein, Sie sind doch ein Fräulein. Ja und? Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Sie steht auf. Zum tausendsten Mal steht sie auf. Dank dem Applaus zum tausendsten Mal. Und sagt dann zum ersten Mal: Ich komme mir vor wie ein Affe. 2. Mai 1777. Als Messmer am Vormittag die Treppe hinabgeht, steht ein Fremder neben dem Brennholz. Eleganter Tuchmantel. Ordentlich steifer Zopf. Was wünschen Sie? Ich schau mich nur ein bisschen um. Der Fremde ist schon an Messmer vorbei, Richtung Behandlungssaal. Befingert alles, was ihm in die Quere kommt. Öffnet jede Tür. Hat schon das spanische Rohr in der Hand. Mhm. Das ist also der Zauberstab. Und wo ist das Mädchen? Das Verhexte? Der Fremde holt aus und prügelt die Luft mit dem Stock, dass es rauscht. Sie moralisch verlottertes Individuum. Eine wehrlose Blinde zu verführen. Da mein Hund scheinbar zu höflich ist, um sie hinauszujagen, muss ich es selbst tun. Verlassen Sie sofort mein Haus. Die Arme ausgebreitet wie eine Vogelscheuche auf dem Feld, so treibt Messmer den Fremden zum Eingang. Zum ersten Mal in seinem Leben verweist er eigenhändig einen Mann des Hauses. So einfach hatte er sich das nicht vorgestellt. Wien ist Provinz. Ich muss an mein Werk denken. Die hiesigen Kleingeister werden es zerreißen, noch ehe es sich entfalten kann. Ich muss weg von hier. Am besten nach Paris. 12. Mai 1777. Es ist soweit. Marias Mutter steht vor der Tür, um die Tochter abzuholen. Hinter ihr ein hochgewachsener, kräftiger Diener. Sie wirkt klein, dünn, verletzlich. Aber falsch. Wenn Sie die Verantwortung tragen wollen? Welche Verantwortung? Dafür, dass Sie einen Heilungsprozess unterbrechen. Kurz vor der Vollendung. Als schließe sich von Ihrem ersten zu Ihrem letzten Tag ein Kreis, kehren Marias alte Symptome zurück. Die Krämpfe, die Zuckungen, die rollenden Augen. Maria! Du steckst mit diesen Menschen hier unter einer Decke! Die Mutter erwischt ihre Tochter an den Haaren und reißt ihren Kopf nach hinten. Das Mädchen taumelt. Die Mutter stößt ihre Tochter von sich. Mit Wucht gegen die Wand. Falls Sie Ihre Tochter in diesem Zustand aus dem Haus transportieren, kann ich für nichts garantieren. Vor allem nicht dafür, dass das Fräulein überlebt. »21. Mai 1777. Sie darf bleiben, bis sie wieder ganz hergestellt ist.« »Hergestellt, wie das klingt, stammt vom Vater. Der glaubt, sie könne repariert werden wie ein defektes Uhrwerk. Seine kleine Automatin, seine kleine Klavieristin.« »Sollte Maria die kaiserliche Gnadenpension verlieren, dann ist das allein ihr Vergehen. Sie haben das Mädchen in Verwirrung gestürzt. Ach, als sie hierher kam, war sie blind und konnte Klavier spielen. Jetzt ist sie blind und kann nicht mehr spielen.« Der Doktor hat auch ihn aus dem Haus verwiesen. Und der Hofsekretär, der sich sonst nie etwas sagen lässt, hält sich dran. Was wäre ich ohne Sie, lieber Herr Riedinger? Sie hören so genau. Jede Laune, jeder Note hören und verstehen Sie. Und jede Stimmung in jeder Pause, das ist nicht selbstverständlich. Die meisten Leute hören ja nichts, auch wenn sie sich Mühe geben. Riedinger beweist dem Fräulein Paradis seine Freundschaft, indem er mit ihr zugunsten der Musik auf den Mittagstisch verzichtet. Mozart kommt, wissen Sie das schon? Der war schon öfter hier. Und ist er nett? Nett ist nicht die Kategorie, mit der ich Mozart je bedenken würde. Ein bisschen speziell ist er, der Herr Mozart. Was heißt das? Das werden Sie schon sehen, falls Sie gedenken, Ihre Augenbinde abzunehmen. Für Mozart nehme ich alles ab. Entschuldigen Sie mich bitte, eine Schülerin erwartet mich. Und dann ist Mozart plötzlich da. Sitzt am Klavier hinter ihr, wo sonst Riedinger sitzt, und rückt auf einmal blitzschnell mit seinem Stuhl zu ihr auf. Weiter atmen, Fräulein. Welche Tasten spinnst du denn lieber? Die hellen oder die dunklen? Wie? Während sie überlegt, stürzen sich seine Hände auf die Tasten. Er spielt ihre Sicilienne. Haben Sie es mal schneller probiert? Nein, nie. Na, gefällt Ihnen mein Anschlag? Ja, und wie? Wie? Was? Wie Regen vielleicht? Wie schräg kriselnder Regen? Oder Perlen, die ins Gras tropfen? Was für ein Glück, dass Sie komponieren dürfen. Meine Schwester darf nicht mehr. Akkompanieren ja, komponieren nein. Sie soll heiraten. Und da hält mein Vater ihr Talent an der Lounge. Mozart steht auf und streicht ihr über den Kopf. Bevor er den Raum verlässt, dreht er sich noch einmal um. Ostentatio vulnerum. Zeige deine Wunden. Mit diesen Worten taucht er im Haus unter. Habe ich vielleicht nur geträumt? Der erste Brief von Störk in der typisch störkeligen Schönschrift ist eine in scharfem Ton verfasste Forderung. Ich sei ein Scharlatan und solle sofort das Fräulein herausgeben. Meine Betrügereien müssten endlich ein Ende haben. Der zweite Brief, weniger pedantisch geschrieben, klingt versöhnlicher. Eine kurze, hingeschluderte Notiz. Der Hofsekretär gedenkt, sich mit seiner Familie ein paar Tage aufs Land zu begeben, will deshalb seine sicher längst wiederhergestellte Tochter abholen. Später liest er den Brief Maria vor. Sie lauscht schweigend. Weint nicht, was ihn wundert. Was wollen Sie diesmal unternehmen? Diesmal ist nichts mehr zu machen. Flink sammeln ihre Hände die Perücke und all die Accessoires ein. Eins übers andere packt sie in ihren samtgefütterten Koffer. Dann verfällt sie in eine Art nüchternen Singsang, was alles sie vor ihrer Abreise noch zu erledigen hat, von wem sie sich alles zu verabschieden hat. Vom Klavier und vom Hund und von Riedinger und von Ihnen. Sie werden mir so entsetzlich fehlen, dass ich mir noch nicht vorzustellen wage, was dieser Verlust in meiner Seele anrichten wird. Ich habe alles versucht. Was mich alles erwartet, wenn ich heimkomme. Meine beiden lieben Klaviere. Zuerst werde ich meinem Lehrer Koscheluch die Sicilienne vorspielen, in einem solchen Tempo, dass ihm Hören und Sehen vergeht. Und dann werde ich eine große Tournee vorbereiten. Eine große, durch ganz Europa. Und wer weiß, vielleicht bis nach Amerika. Inzwischen ist der Koffer voll. Maria setzt sich auf den zugeklappten Deckel und Messmer schlingt den ledernen Gurt darum. Paris, April 1784. Wer wartet, lernt warten. Mal wartet Messmer auf die Einladung der Pariser Fakultät der Ärzte, um seine Methode vorzustellen. Dann wartet er auf die Ergebnisse einer von der Regierung ernannten Kommission, die sich angeblich für seine Heilmethode interessiert. Und eines Tages hält er einen Brief in den Händen, der ihm mitteilt, es sei geschafft. Fast eine halbe Million wurde gesammelt. Genug, um damit eine Klinik zu eröffnen und eine magnetische Schule. Ja, das Warten hat sich gelohnt. Jetzt, wo er das Warten so gut beherrscht, lässt sich fast vergessen, dass er wartet. Bis zu dem Tag, als er in der Zeitung liest, Maria Theresia von Paradis ist in Paris eingetroffen. Wird eine Reihe von Konzerten geben. Sie hat es geschafft. Sie hat es geschafft. Irgendwo in einer zentralen Region seines Körpers jubelt es. In der Gegend um den Solarplexus herum. Merkwürdig, nicht wahr? Ihr Erfolg und meiner stehen zur selben Zeit vor derselben Pariser Tür. Als gehörten sie irgendwie zusammen. 16. April 1784. Als sie in der zweiten Pause aus dem jubelnden Saal in die kühle Garderobe tritt, atmet jemand im Raum, der da vorher nicht geatmet hat. Dr. Mesmer? Nicht so etwas. Damit habe ich nicht gerechnet. Sie ist auch diesmal verblüfft, als sie Mesmer die Hand gibt. Der elastische Händedruck fasst ihre Rechte, als fasse er Maria mit allem Drum und Dran. Und sie könne sich ganz hineinschmiegen, wie in ein bequem gepolstertes Nest. Warum halten Sie eigentlich dauernd die Augen geschlossen? Die Leute müssen Sie ja für blind halten. Die Leute. Man gibt ihnen, was sie haben wollen, damit man am Ende bekommt, was man will. Das halte ich für falsch. Man gibt, was man hat. Sie vielleicht. Sie geben den Leuten, was sie haben. Und keiner weiß, was es ist. Lässt sich ja auch nicht so genau messen. Es ist ganz einfach. Die Wahrheit. Sie können ja sehen. Sie haben es ja schon bewiesen. Mir ist die Welt manchmal klar und sanft vor Augen und dann taucht sie wieder ab. Und das Abtauchen und wieder Auftauchen der Welt stört mich beim Spielen. Während ich in der abwesenden Welt ungehemmt losstürme. Ich gratuliere Ihnen von Herzen zu Ihrem großen musikalischen Sieg. Ich freue mich. Sie haben Ihr Ziel erreicht? Ich habe es nicht erreicht, noch nicht. Mein Ziel ist Versailles. Vom König ein Konzertspiel in der Grand Salle. Und übrigens, der Kaiser Josef hat mir die Gnadenpension gestrichen. Da fing er von seiner Praxis an, die so prächtige Räume habe. Säle mit purpurseidenen Wänden. Wenn der Doktor ins Schwärmen gerät, hört er nicht mehr auf. Die Welt der Wissenschaft ist für meine Entdeckung nicht reif. Das habe ich inzwischen eingesehen. Ich konzentriere mich jetzt auf Lehre und Praxis. Ich brauche keine Richter mehr. Ich brauche Schüler und die habe ich. Schön. Täglich treffen wir uns in dem alten Palast an der Place Vendôme Nummer 16. Und die Patientinnen rauschen in Luxuskarossen vor. Schön, schön. Haben Sie denn in Ihrer Praxis auch Musik? So wie in Wien? Ein ganzes Orchester. 6 Geigen, eine Oboe, ein Waldhorn. Und die Glasharmonika natürlich. Und ein Pianoforte. Original Silbermann. Vielleicht... Nein. Nein? Nein, leider. Schade. Die Zeiten, in denen ich dafür noch Zeit hatte, sind vorbei. Morgen reise ich nach Versailles ab. Ich muss gleich nochmal raus. Riedinger wird mich rufen. Riedinger? Ja. Er begleitet meine Tournee und mich auf der Geige. Und überhaupt. Sie tritt durch die Tür hinaus, atmet tief ein und aus. Sie freut sich, dass der Doktor da war und wieder weg ist und über ihr Konzert und den Abend und ihre Freude. Da berührt etwas Feuchtes ihre Hand, die sie jäh zurückzieht. Das Nasse, Weiche, Schniefende, das um sie herumtanzt, sich in ihrem Kleid verfängt, reißt sie fast um. Dich kenne ich doch. Du kleiner Teufel. Ich weiß, wohin du gehörst. Der Hund folgt dir freudig hinüber zum Kutschplatz. Springt kaum, öffnet sie die Kutschentür vor ihr hinein. Sie streichelt das verfilzte Fell, reibt seine weichen Ohren zwischen den Fingern, bis er aufhört zu hecheln und sich hinlegt, den Kopf auf die Pfoten. Als sie aufsteht, hebt er den Kopf. Sie springt aus der Kutsche, wirft die Tür zu, von außen. Zur Place Vendôme, Nummer 16. Am Anfang war die Nacht Musik. Nach einem Roman von Alissa Walser. Komposition Peter Keitzer. Es sprachen Maria Theresia, Gerti Drassel. Messmer, Peter Simonischek. Hofsekretär Erwin Steinhauer. Seine Gattin Regina Fritsch. Riedinger Michael Dangl. Erzähler Peter Matitsch. In weiteren Rollen Wolfgang Hübsch, Florian Teichtmeister, Chris Pichler, Fritz Hammel, Helmut Bohatsch, Paul Wolf Plottek und Thomas Kamper. Technische Realisation Katharina Böhm und Hertha Werner Tschaschl. Regieassistenz Julia Reuter.